Tyrannei, geschlossen voran, ziehen wir gen Osten, erobern, was man uns geraubt, Deutschland Osten. Niemand wagt es sich, uns in den Weg zu stellen, die wir uns mit einem Reut, wenn wir hier Grab bestellen. Mit stolzem Herzen, mit eiserner Faust, ziehen wir ins Feld, Feuer geht bei dir heraus. Bestimmt über deutsches Recht. Nie wieder wird hier sie uns machen. Dies sei das letzte Gefecht.